Sechstens, wie beschreiben bzw. wie würden Sie Ihr damaliges persönliches Verhältnis zur Gewalt beschreiben? Und welches Verhältnis hat bzw. hatte eigentlich Ihre Gruppe zur Anwendung von Gewalt? Ja, auch das habe ich oben bereits angeschnitten. Für mich galt von Anfang an der Organisationsbefehl von Michael Kühn, der das Sammeln und Horten von Waffen, Munition und Sprengstoff sowie Strategiegespräche zu deren Gebrauch verbot. Außer im Rahmen der gesetzlich erlaubten Selbstverteidigung ging von uns, also ANSNA, Nationale Sammlung oder KDS, niemals Gewalt aus. Es kam daher auch im Falle von Verboten niemals zu Verhaftungen, obwohl hunderte von Wohnungen durchsucht worden waren. Und über den Umgang mit dem politischen Gegner antwortet Breel auf eine an den KDS gerichtete Anfrage. Wir unterscheiden zunächst mal sehr genau zwischen Kommunisten, anderen Linken und den Internationalisten, deren Hauptziel die Liquidierung der Nationen ist. Das haben sie mit den Kapitalisten gemeinsam. Und statt die Nationen als eine identitätsstiftende Einrichtung zu begreifen, die den Menschen das Gefühl der Geborgenheit und Zugehörigkeit vermittelt, soll auf eine Art Weltregierung hingearbeitet werden, um der liberalistischen These von der Gleichheit aller Menschen Rechnung zu tragen. Wir hingegen sehen in der Auflösung und Abschaffung der Nationen die Voraussetzung zu globaler Ausbeutung und somit umgekehrt die Nation als Bollwerk gegen den internationalistischen Raubtierkapitalismus. Obwohl die Linke, und hier meine ich nicht die Partei, gerne einen weiten Bogen um die nationale Frage macht, habe ich schon viele volkstreue Linke kennengelernt und ich würde mir heute wünschen, dass ein Großteil unseres Volkes auch nur annähernd so patriotisch wäre, wie es die Angehörigen der KPD unter Teddy Thälmann zu Zeiten der Weimarer Republik noch waren. Ein Deutschland, das im Rahmen eines Europa der Vaterländer eine wahre Volksgemeinschaft verwirklichen will, steht daher weniger vor der Frage des Umgangs mit ehemaligen Linken, die, wenn sie sich am Aufbauwerk beteiligen wollen, sogar dankbar in die Gestaltung des neuen Staates mit einbezogen werden sollten. Es steht vielmehr vor der Frage des Umgangs mit den Internationalisten linker wie kapitalistischer Prägung. Nicht der Kommunist ist also unser Feind, sondern derjenige, der Deutschland oder auch die anderen Völker Europas und der Welt abschaffen will, weil er sie entweder für überflüssig hält oder sie aber seinen Plänen bezüglich der weltweiten Ausbeutung dieses Planeten und seiner Ressourcen im Wege stehen. Gegen jene zu kämpfen, die die eigene Nation abschaffen wollen, das halte ich für einen legitimen Akt der Notwehr und jeder Staat, auch die Bundesrepublik, bekämpft ihre Gegner, sodass dies auch ein sozialistischer Volksstaat tun müsste. Die Maßnahmen gegen einzelne seiner Gegner müssen sich natürlich an deren Vorgehen orientieren und seien Sie versichert, dass zumindest aus den Reihen des KDS niemand Konzentrationslager errichten oder einen Volksgerichtshof wütend sehen möchte. Ziel muss es sein, die Menschen vom Irrweg des Internationalismus abzubringen und sie für die Idee des völkischen Staates zu gewinnen, und zwar ganz klar durch Überzeugungsarbeit. Auch und gerade wenn man bereits im Besitz staatlicher Macht sein sollte. Meine langjährige Erfahrung sagt mir, dass es in vielen Fällen leichter sein wird, die revolutionäre Seele eines aufrechten Linken zu gewinnen, als den desinteressierten bundesrepublikanischen Normalo, den das Ergebnis von Deutschland sucht den Superstar viel mehr interessiert als der Existenzkampf seines eigenen Volkes.